Ich erinnere mich an einen Anruf, den ich im Herbst 1978 bekam, wo die Wohnheimmutter, diese Funktion gab es damals tatsächlich, in den zweiten Stock von Roberts Hall heraufgekeucht kam, um mir zu sagen, meine Mutter sei am Telefon und klinge sehr aufgeregt. Ich hastete in Mrs. Hathaways kleine Wohnung hinunter und befürchtete das Schlimmste. »Mama, alles in Ordnung?« »Ja, nein, ich weiß es nicht. Deinem armen Vater ist auf ihrem Jagdausflug im 30-Meilen-Wald irgendwas zugestoßen.« Dann als eine Art Nachtrag: »Und Butch auch.« Mein Magen sackte ab, meine Hoden schienen entgegengesetzt aufzusteigen. »Hat es einen Unfall gegeben? Sind Sie verletzt? Ist jemand...« Ich traute mich nicht, den Satz zu Ende zu bringen, als könnte die Frage, ob jemand tot sei, einen Tod bewirken. »Nein, Ihnen fehlt nichts, jedenfalls nicht körperlich. Aber Ihnen ist irgendwas zugestoßen. Dein Vater sieht aus, als hätte er ein Gespenst gesehen. Und Butch, nicht viel anders. Sie haben mir erzählt, Sie hätten sich verlaufen. Aber das ist Stuss. Diese beiden kennen den 30-Meilen-Wald wie ihre Westentasche. Ich möchte, dass du heimkommst, Mark. Nicht sofort, aber am Wochenende. Vielleicht kriegst du was aus ihnen heraus.« Aber als ich fragte, bestand Papa darauf, sie hätten sich nur verlaufen. Schließlich zum Jurassic Creek, eine verwaschene, amerikanisierte Version des Micmac-Worts für Hallo, zurückgefunden und wären dann heil und gesund hinter dem Friedhof Harlow rausgekommen. Ich nahm ihm diesen Scheiß so wenig ab, wie Mama es getan hatte. Ich fuhr ins College zurück, wo sich noch vor den Weihnachtsferien eine schreckliche Idee in meinem Kopf festsetzte. Einer von ihnen hatte einen anderen Jäger erschossen. Solche Fälle kamen in der Jagdsaison öfter vor, und die beiden hatten ihn irgendwo im Wald verscharrt. An Heiligabend brachte ich, nachdem Mama ins Bett gegangen war, endlich den Mut auf, ihn zu meiner Vermutung zu befragen. Wir saßen im Wohnzimmer und betrachteten den Baum. Papa wirkte zunächst verblüfft, dann lachte er. »Gott, nein! Wäre etwas in der Art passiert, hätten wir es gemeldet und die Folgen getragen. Wir haben uns nur verlaufen. Das kann den Besten passieren, mein Junge.« Mir fiel ein, was Mama dazu gesagt hatte, und ich sprach das Wort beinahe aus. Stuss. Mein Vater besaß einen trockenen Sinn für Humor, der sich niemals besser zeigte als an dem Tag, wo sein Steuerberater aus New York heraufkam. Damals war Papas letzter Roman gerade erschienen und Papa mitteilte, sein Nettovermögen liege bei knapp über 10 Millionen Dollar. Nicht mit J.K. Rowling zu vergleichen oder auch nur mit James Patterson, aber trotzdem beachtlich. Papa überlegte kurz, dann sagte er: »Oh, Bücher tun anscheinend doch viel mehr, als ein Zimmer zu möblieren.« Der Steuerberater wirkte verständnislos, aber ich verstand den Hinweis und lachte. »Ich lasse dich also nicht mittellos zurück, Marky«, sagte Papa. Er musste gesehen haben, wie ich zusammengezuckt war, oder begriff erst jetzt die Bedeutung des Gesagten. Er beugte sich zu mir herüber und tätschelte meine Hand, wie er das immer getan hatte, wenn mich als Kind etwas bedrückt hatte. Ich war kein Kind mehr, aber ich war allein. Im Jahre 1988 heiratete ich Susan Wiggins, eine in der County-Verwaltung angestellte Juristin. Sie sagte, sie wolle Kinder, schob dieses Vorhaben aber immer wieder auf. Kurz vor unserem 12. Hochzeitstag, für den ich ihr eine Perlenkette gekauft hatte, erklärte sie mir, sie verlasse mich für einen anderen Mann. Zu der Geschichte gehört noch viel mehr, wie das vermutlich immer der Fall ist, aber mehr braucht man nicht zu wissen. Immerhin handelt die Geschichte hier nicht von mir. Nicht so ganz. Als mein Vater also feststellte, er lasse mich nicht mittellos zurück, dachten wir vermutlich beide daran, wem ich die 10 Millionen oder was davon übrig bliebe, wohl hinterließe, wenn einmal meine Zeit käme. Vermutlich dem Schulverwaltungsbezirk 19 in Maine. Schulen brauchen immer Geld.